Sind wir bald da? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Ruhe auf den billigen Piratenschultern. Ich stelle hier die Fragen. Sind wir bald da? Gleich, gleich. Wir sind recht sicher, dass hier um die Ecke das Dorf der Eingeborenen ist. Recht sicher? Ihr seid seit Jahren auf dieser Insel und habt nie mal versucht, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen? Wir sind doch nicht lebensmüde. Das sind Kannibalen. Kannibalen? Und das sagt er erst jetzt? Was waren Kannibalen nochmal? Menschenfresser. Ah, so, dann ist ja gut. Ah. Mein Inselmitbewohner will euch nur hops nehmen. Natürlich haben wir versucht, Kontakt aufzunehmen, aber die Sprachbarriere war unüberwindlich. Ah ja, da vorne ist ja eine Eingeborene. Gut zu erkennen an der obstförmigen Maske. Ihr werdet sehen, ihre Art zu kommunizieren ist fremdartig und zur Gänze bar jedweder Zivilisation. Hören's zu Schwimmbutz. Wenn ihr weiter die Maul zerreißt, zeige ich dir, wo der Frosch die Locken hat. Versteht ihr? Kein Wort. Hä, warum hast du eine Maske, die aussieht wie ein Apfel? Ach, das ist ein Symbol meines Stammes. Ich bin nicht weit davon gefallen. Moment mal, wir verstehen sie zwar nicht, aber sie anscheinend uns. Hör zu, Ich bin es, Appletini. Ist das dein Name? Gut, also Appletini. Hast du nicht Lust, zur See zu fahren? Zur See? Nee. Wilde Abenteuer mit verwegenen Piraten? Nee, hör ab! Die ganze Welt sehen. Und gesund ist Seeluft auch. Habt ihr Pech beim Denken? Bitte ihr zu nah an der Wand geschaukelt? Langsam geht er mir auf den Sack. Schade. Und wenn ich dir richtig, richtig viel Gold dafür gebe? Na, endlich. Jetzt sprecht ihr meine Sprache.